geschehen. Denn unsere Welt, so wie wir sie kannten, werden wir nie wieder sehen. Das ist die Strafe für den Luxus, die Konsequenz unserer Machtlosigkeit. Denn am Ende menschlichen Denken fallen alle Grenzen der Machbarkeit. Lösung der Menschenfrage, wir arbeiten doch schon längst daran. Künstliche Intelligenzen auf Megabyte, auf CD-ROM und RAM. Das ist die Strafe für den Luxus, die Konsequenz unserer Machtlosigkeit. Denn am Ende menschlichen Denken feiern die Grenzen der Machbarkeit. Das ist die Strafe für den Luxus, die Konsequenz unserer Machtlosigkeit. Denn am Ende menschlichen Denken feiern die Grenzen der Machbarkeit. Erfüllung eines alten Traums. Binäre Biotope, der virtuelle Raum. Das Ende unserer Art, nach der Erfüllung eines alten Traums.